Good morning. Guten Morgen. Did you wake up happy? Bist du glücklich aufgewacht? Did you focus on the right thing? Hast du dich auf das Richtige fokussiert? Did you magnify him and his greatness? Hast du ihn und seine Größe verherrlicht? What's the third very practical step? Was ist der dritte sehr praktische Schritt? Look at his nature. Schau auf sein Wesen. At his character and at his promises. Auf seinen Charakter und seine Verheißungen. What does it mean? Was bedeutet das? Do you know, a lot of people trying to find a promise when they're in difficult times. Viele Menschen versuchen eine Verheißung zu finden, wenn sie sich in schwierigen Zeiten befinden. Now, is that a good thing to do? Ist es eine gute Sache? I think it's wonderful to have a promise to stand on. Ich denke, es ist wunderbar, eine Verheißung zu haben, auf die man sich berufen kann. But here is the problem with putting your weight or your faith in a promise. Hier liegt das Problem, wenn man sein Augenmerk, seinen Glauben auf eine Verheißung legt. What? There is a problem with putting your faith in the promise? Was? Es gibt ein Problem, wenn man seinen Glauben auf eine Verheißung legt? Yes, there is. Ja, es gibt ein Problem. If you doubt the nature and the character of God, it will be very hard for you to trust his promise. Wenn du das Wesen und den Charakter Gottes anzweifelst, wird es sehr schwer für dich sein, seinen Verheißungen zu vertrauen. See, that's what happened a lot in what we call the faith movement. Schau, dies passierte viel in dem, was wir die Glaubensbewegung nannten. They took a promise of God. Sie nahmen eine Verheißung Gottes and then they kept declaring it day and night. Und sie deklarierten sie Tag und Nacht. Just rattling off the promises, rattling off the promises. Sie leierten die Verheißung rauf und runter. And then what happened? Und dann, was passierte? The promise did not actually come to pass. Die Verheißung ging nicht in Erfüllung. And they got disillusioned. Sie wurden desillusioniert. You know, I know so many Christians who were really big in the faith movement. Ich kannte so viele Christen, die in der Glaubensbewegung richtig groß waren, who today have gone the other extreme. Die heute im anderen Extrem leben. They're frustrated, they're disillusioned with God. Sie sind frustriert, sind desillusioniert von Gott. They are frustrated with the church. Sie sind frustriert von der Gemeinde. They don't want to read the Bible anymore and pray. Sie wollen nicht mehr die Bibel lesen und nicht mehr beten. And I can understand them. Ich kann sie verstehen. But you know, what has gone wrong is this. Weißt du, folgendes falsch. Trying to believe a promise without understanding that every promise is connected to the character and nature of God. Eine Verheißung zu glauben, ohne zu verstehen, dass jede Verheißung an das Wesen und den Charakter Gottes geknüpft sind. Look, what happens if you put more focus on the promise and on the nature and character of God? Was passiert, wenn du dich mehr auf die Verheißung anstatt auf das Wesen und den Charakter Gottes fokussierst? You don't come to really true heart faith. Du kommst nicht zum wahren, wirklichen Herzensglauben. I'm telling you why. Ich sage dir warum. I preached a message decades ago that was called like this. Vor Jahrzehnten predigte ich folgende Botschaft. Faith is not a technique, it's a relationship. Glaube ist keine Technik, es ist eine Beziehung. So what did I try to teach our young people then? Was versuchte ich unseren jungen Menschen zu lehren? If you're trying to find the seven steps to overcoming faith. Wenn du auf der Suche nach den sieben Schritten zur Überwindung des Glaubens bist. But do not have a really intimate relationship with God. Aber keine wirkliche intime Beziehung mit Gott hast. Don't understand how he really is. Du nicht verstehst, wie er wirklich ist. You will end up in disillusionment. Wirst du in Enttäuschung enden? Always it happens. Es passiert immer. But if you put your focus on his nature and his character. Wenn du aber deinen Fokus in sein Wesen und seinen Charakter legst. And then on the promises. Und dann in die Verheißungen. What's gonna happen? Was wird geschehen? Now, when the promise is not gonna happen immediately, you're not worried about anything because your heart is sure that he's good. Auch wenn sich die Verheißung nicht sofort erfüllt, wirst du nicht beunruhigt sein. Denn dein Herz ist sicher, dass er gut ist. You can trust him and wait. Du kannst ihm vertrauen und warten. Because you know he is so good and so perfect. If he said it, it's gonna happen. Denn du weißt, er ist so gut und so vollkommen, was er sagt, er wird eintreffen. See what happens in the time period from getting hold of the promise until the promise is fulfilled. Was in der Zeitspanne passierte vom Ergreifen der Verheißung bis zur Erfüllung der Verheißung? Hebrews actually talks about this. I believe it's in Hebrews chapter 6. Darüber spricht der Hebräerbrief. Ich glaube, es steht in Hebräer 6. It says that you should actually imitate those who through faith and perseverance inherited the promise of God. Da steht, wir sollten Nachfolger sein derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. It says, don't be lazy. Es steht, sei nicht träge. So, what does that mean? Was bedeutet das? There is a time, many times, between the promise that you received and the promise will actually fulfill itself. Oft gibt es eine Zeitspanne zwischen dem Erhalten der Verheißung und bis sich die Verheißung erfüllen wird. What's going to happen in this time? Was passiert in dieser Zeit? See, if you are not sure of the nature and character of God, then you're going to let the promise go. Wenn du dir über das Wesen und den Charakter von Gott nicht sicher bist, dann wirst du die Verheißung loslassen. I call this aborted promise. Ich nenne dies eine abgebrochene Verheißung. So what's the key? Was ist der Schlüssel? You look first at his nature and his character and then you connect the promises to that. Du schaust zuerst sein Wesen und seinen Charakter an und dann verbindest du die Verheißung damit. You know, whatever I promised Daniel, Daniel doesn't doubt it. Was auch immer ich Daniel verspreche, Daniel zweifelt nie daran. Or do you, Daniel? Oder tust du es, Daniel? No, he doesn't doubt it. You know why? Nein, er zweifelt nicht daran. Weißt du warum? Because he got to know me. Weil er mich kennt. He's been living in my house for years. Er lebt schon seit Jahren in meinem Haus. He's on my side all the time. Er ist die ganze Zeit an meiner Seite. He watches my life. Er beobachtet mein Leben. You know, he's not just connected with me in my ministry. He's connected with me in my daily life. Er ist nicht nur mit mir in meinem Dienst verbunden. Er ist im täglichen Leben mit mir verbunden. So he sees how I live my life. Er sieht, wie ich mein Leben lebe. And he knows that when I promise him something, my nature, my character is true to my promise. Er weiß, dass wenn ich ihm etwas verspreche, dann ist mein Wesen und mein Charakter gemäß meinem Versprechen. He knows that if I promise him something, even if I made a mistake, I will pay for it. It's my mistake. Er weiß, wenn ich etwas versprochen habe und sogar einen Fehler gemacht habe, dann werde ich dafür bezahlen. Es ist mein Fehler. But I'm gonna make it happen. Ich werde es möglich machen. And you know, here is what we've done. Hier ist, was wir getan haben. We try to grab a promise in difficult times, but we've never taken the time to convince our heart of his nature and character. Wir versuchen in schwierigen Zeiten eine Verheißung zu ergreifen, aber wir haben uns nie die Zeit genommen, unser Herz von seinem Wesen und seinem Charakter zu überzeugen. There is not a single promise that God has ever spoken. Es gibt keine einzige Verheißung, die Gott je ausgesprochen hat. That is not directly connected to his nature and character. Die nicht direkt mit seinem Wesen und seinem Charakter verbunden sind. So are the promises important? Sind die Verheißungen wichtig? Yes. Ja. But can they be actually counterproductive? Aber können sie tatsächlich kontraproduktiv sein? Yes. Ja. If we don't give the emphasis to his nature and character, but only on his promise. Wenn wir nicht die Betonung auf sein Wesen und seinen Charakter legen, sondern nur auf seine Verheißungen. So think about this. Denk darüber nach. Once you focus on his nature and character and then grab a promise and connect it with it, it will be good for you. Wenn du dich auf sein Wesen und seinen Charakter fokussierst, dann eine Verheißung ergreifst und dich damit verbindest, wird es gut für dich sein. You can navigate through life well. Du kannst gut durch das Leben kommen. See you tomorrow. Sehe dich morgen.